Da nur wenige Radioapparate in Deutschland ein Kurzwellenteil besaßen und auch keine konspirative Gruppe wie die Kommunisten angesprochen wurde, konnte die Stimme Amerikas trotz dieses gewaltigen technischen und personellen Aufwands die Popularität des deutschen Dienstes der BBC oder von Radio Moskau nicht erreichen. Auch der Versuch, Sprecher mit einem deutlichen amerikanischen Akzent einzusetzen, um den Eindruck eines Emigrantensenders zu vermeiden, half da wenig. Der Leiter des German Desk war Major William L. Klein. Das Programm gestalteten im Wesentlichen deutsche und österreichische Emigranten. Nur zwei knappe Wochen nach der Gründung der Stimme Amerikas war Friedelind Wagner zu hören, die älteste Tochter von Siegfried und Winifred Wagner. Der Anlass für ihren Rundfunkauftritt war der 59. Todestag ihres Großvaters Richard Wagner. Friedelind Wagner hatte zu diesem Zeitpunkt eine wahre Odyssee hinter sich. 1918 geboren, war sie in der Villa Wahnfried in Bayreuth aufgewachsen, wo sie auch Adolf Hitler kennengelernt hatte. Ihre Mutter war eine Verehrerin des NS-Parteiführers, während Hitler seinerseits die Musik Wagners liebte. Nach Besuchen im Ausland und Gesprächen mit Emigranten distanzierte sie sich von ihrer nationalsozialistischen Heimat und ging 1939 nach Großbritannien, wo sie als vermeintliche deutsche Agentin 9 Monate auf der Isle of Man interniert wurde. Im Februar 1941 durfte sie die Insel verlassen und nach New York ausreisen. Als am 13. Februar 1942 Richard Wagners Tannhäuser in der Metropolitan Opera aufgeführt wurde, sprach sie über die Stimme Amerikas zu ihren deutschen Hörern, eingeführt von William Harlan Hale, der am Ende des Zweiten Weltkriegs den alliierten Sender Radio Luxemburg leiten sollte. Diese Klänge dürften Ihnen vertraut sein. Wir in Amerika lauschen Ihnen heute. Unser Metropolitan Opernhaus führt jetzt zu dieser Stunde den Tannhäuser auf. 3 von den Sängern, die an der Aufführung mitwirken, Lauritz Melchior, Herbert Janssen und Alexander Kipnis, haben in Bayreuth gesungen, als im Jahre 1930 Siegfried Wagner zum letzten Mal vor seinem Tod den Tannhäuser inszenierte. Arturo Toscanini, der nun in unserer Mitte weilt, dirigierte damals. Jetzt helfen diese Künstler uns, Richard Wagners 59. Todestag zu feiern. Denn wir feiern den großen Deutschen, obwohl unser Land im Kriege mit Deutschland steht. Was wir bekämpfen, ist nicht der Geist Goethes, Beethovens oder Wagners, sondern Hitlers Ungeist und Welteroberertum. Mit uns befindet sich heute vor dem Mikrofon Richard Wagners Enkeltochter, Friedelind Wagner. Sie wird anlässlich des 59. Todestages ihres Großvaters zu Ihnen sprechen. Wir geben Friedelind Wagner, der Enkelin Richard Wagners, das Wort. Deutsche Hörer, es mag Ihnen seltsam scheinen, dass ich den Todestag meines Großvaters im Ausland, im feindlichen Ausland, begehe und aus New York zu Ihnen spreche. Glauben Sie mir aber, ich habe Deutschland nicht leichthin verlassen und bin erst fortgegangen, als die mörderischen Absichten des augenblicklichen deutschen Regimes klar am Tage lagen. Und selbst dann noch habe ich mich gefragt, wie würde mein Großvater, wie würde Richard Wagner gehandelt haben an meiner Stelle? Wäre er geblieben? Hätte er sich den Nazis zur Verfügung gestellt? Hätte er ihre Untaten gedeckt mit seinem Namen, der auch der meine ist? Kein Zweifel ist möglich. Richard Wagner, der die Freiheit und die Gerechtigkeit mehr geliebt hat als selbst die Musik, hätte in Hitlers Deutschland nicht atmen können. Unter seinen Schriften und Aussprüchen gibt es viele, die das beweisen. Hören Sie, was er sagte. Ich würde mit Freuden alles dahingeben und vernichten, was ich je geschaffen habe, wenn ich wüsste, dass dadurch die Freiheit und Gerechtigkeit in der Welt gefördert würden. Das hat er gesagt. Niemals hätte er gemeinsame Sache gemacht mit den Zerstörern aller Freiheit und Gerechtigkeit in Deutschland und Europa. Niemals. Seine Musik, sein Werk und seine Gestalt, die der Menschheit gehören, sind deutsch in einem Sinne, von dem sich das Hitlerdeutschtum nichts träumen lässt. Alberich Hitler aber hat sich Richard Wagner zum Leib- und Staatskomponisten gewählt. Und er will die Welt glauben machen, Richard Wagner lebte er noch, musizierte heute zu seinen, des Führers Ehren. Mein Großvater ist tot und kann dem Missbrauch nicht wehren. Aber ich, seine Enkelin, spreche in seinem Geiste und Sinn, wenn ich ihnen sage, Sentas reine Liebe, die den irrenden Holländer erlöst, Lohengrins lichte Figur und das christliche Duldertum Parsifals stammen aus Landschaften, in die kein Nazi je seine Militärstiefel setzt.